Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mit Margarete Wohlein am Mikrofon und heute mit der zweiten Folge über und mit Olivia Molina, deren vielseitiges Talent auch Musicals wie dieses umfasst. Immigrant goes to America, many hellos in America. Aus der West Side Story von Leonard Bernstein, das großartige Lied Amerika. Auch das kann sie, die deutsch-mexikanische Sängerin und Schauspielerin Olivia Molina. In der zweiten und letzten Folge erzählt sie, wie sie sich aus der Schlager- und Popmusik heraus emanzipierte. Ein harter, beschwerlicher Weg, der sich aber lohnte, denn, so sagt sie, am Ende habe sie ihre echte Identität als Musikerin gefunden. Was das alles umfasst? Ziemlich viel, so viel kann ich verraten. Und wie sehr das für die Deutsch-Mexikanerin auch mit einer Art Nachhausekommen zu tun hat, das hören Sie jetzt. Viel Spaß dabei. Rias 1. Showbusiness und Entertainment. Und dies ist unser zweiter Teil. Mexico Calling. Katrin Briegel im Gespräch mit Olivia Molina. Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar. Si en el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a pasear al cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y arriba México, que sí, señor. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. No le hacen que sean muy diablos, yo también me sé pelear. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla, pa' ponérselo al sombrero de su padre Pancho Villa. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Eine kleine deutsche Übersetzung von diesem letzten Lied. Die Kakerlake, die Kakerlake, die Kakerlake kann nicht mehr laufen, weil ihr fehlt Marihuana zum Rauchen. Ya murió la cucaracha, ya la van a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Du hast auch richtige Schlager gesungen in diesem Land. Ich habe 4-5 Jahre mich gequält mit Schlagern. Ich war Gott sei Dank nie erfolgreich. Das war mein Glück. Je mehr ich mich quälte, desto weniger kam der Erfolg. Ich war krank. Es klingt jetzt vielleicht rhetorisch, wenn ich sage, ich war krank. Ich war 75 seelisch krank. Das heißt, ich hatte alles, von Allergien bis Migränen bis Depressionen. Einfach wie ein Mensch abhängig von Musik ist. Das hat mir die Situation 1975 bewiesen, dass ich, und wenn noch so viel Geld verdient wurde und wenn noch so viel Popularität und einen bestimmten Showbusiness-Status, ich war in der Höhepunkt meiner Schlagerkarriere, war ich ein kranker Mensch. Ganz schlicht und einfach krank. Also, was du damit sagen willst, ist, dass du dich vergewaltigt hast zu etwas, was Erfolg hätte sein können. Aber wie man ja weiß, kann Erfolg nur jemand haben mit etwas, egal was er tut, auf dem unteren oder oberen Level, wenn er hundertprozentig... Oder auf den inneren. Ja, wenn Leben. Er hundertprozentig identifiziert ist. Ja. Also, das heißt für dich, es war dein Glück, dass du mit dem nicht identifizierten Material keinen Erfolg hattest. Das war dein Glück. Das war mein Glück. Es gab schon ein bestimmtes Publikum, die durch diesen Kontinuität von meinem Gesicht beeinflusst waren. Und Molina war für dem eben, der Weg zum Glück ist frei. Ich glaube, ich habe länger gebraucht, diese 5 Jahre wegzuradieren, als ich gebraucht habe, um erfolgreich zu sein in dieser Zeit. Aber heute habe ich ein total neues Publikum und das ist wahnsinnig schwierig, sowas zu schaffen. Jetzt sind wir bei den 80er Jahren. Ich nehme an, du hast keine Allergien und Krankheiten mehr? Ich hatte sie eine Zeit lang gehabt und habe ich wieder mit Entscheidungen beseitigen müssen. Ja, das heißt aber auch, dass man Nein sagen muss zu manchmal viel Geld. Das würde ich nicht sagen. Man muss vielleicht zu viel Geld Ja sagen und dann dieses Geld wieder investieren für viele Dinge, wo andere Nein sagen würden. Also das ist immer sehr schwierig, den Mittelweg zu finden. Ich bin kein radikaler Mensch. Aber wenn ich in einer Veranstaltung für irgendwelche Firma viel Geld verdienen kann und ich muss La Bamba singen, dann singe ich La Bamba und dieses Geld nehme ich und produziere meine neue Langspielplatte. Ich tue nicht etwas, was mich in meinen Ruf, in meiner künstlerischen Arbeit schaden würde. Aber wenn ich Geld verdienen würde und ich mache etwas, was im Grunde genommen anonym bleibt, ich versuche trotzdem gut zu sein, auf eine kommerzielle Art und Weise. Das heißt, diese Flexibilität habe ich auch gelernt in 20 Jahren. Der Beruf ist auch etwas, was für unsere Existenz wichtig ist. Wir leben von diesem Beruf. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man beides mit Würde? Einmal das Geld verdienen und einmal kreativ zu sein. Y arriba. schließen wir an die Messe, über die wir schon kurz gesprochen haben. Sowas kommt ja nicht von ungefähr. Man muss, glaube ich, erstens gläubig sein, um eine Messe schreiben zu können. Oder man ist nicht gläubig und wird dadurch gläubig. Ja, wie war es bei dir? Das ist mir passiert. Erzähl mir das bitte. Also ich habe wieder, naiv wie ich bin, wusste ich, ich möchte gerne eine Messe interpretieren. Und diese Messe war verbunden mit einer Sammlung von Weihnachtsliedern, die ich damals schon hatte. Und als ich anfing, die Messe zu schreiben, gab es bei mir bestimmt handwerkliche Probleme, nicht ideologische Probleme. Das heißt, ich habe mich gequält, weil ich wusste, in Deutschland gibt es ganz bestimmte Maßstäbe, was mit Kirchenmusik zu tun hat. Und ich komme mit meinem Charango, meinem Bombo, meiner Gitarre und meinen Flöten und wusste nicht, wie kann ich etwas kreieren. Das ist so eine empfindliche Aufgabe. Ich habe 3/4 Jahr gebraucht. Und nach der Uraufführung kam dann dieser unerwartete Erfolg. Und ich kam immer mehr in Begegnung mit ganz bestimmten Leuten, die für mich wichtig waren, was der Glaube angeht. Ich war nie gläubig. Und plötzlich habe ich empfunden, dass ein bestimmter Glauben mir gefehlt hat. Gerade wenn man Emigrant ist und wenn man kein Zuhause hat und wenn man ständig im Konflikt ist, wo ist Familie, wo ist mein Freundeskreis? Ich glaube, dass dann diesen Glauben eine große Hilfe sein kann für einen Mensch. Guabinita, guabinita, que alegras el corazón, al niño Jesús le canto, lleno de gran emoción. Guabinita, guabinita, de mi tierra colombiana, y yo le canto al niño Dios, mi guabinita querida. Yo le canto al niño Dios, mi guabinita querida. Niño Jesús divino, recibe nuestra canción. Todos con alegría te cantamos, oh Señor. Esta guabina linda de mi tierra colombiana, niño Jesús divino, en el portal está. Yo quisiera ser un ángel y poder así volar y cantarle a mi guabina con un coro celestial. A Jesús el Rey del mundo que ha nacido allá en Belén. Yo le canto al niño Dios, mi guabinita querida. Yo le canto con fervor, mi guabinita querida. Niño Jesús divino, recibe nuestra canción. Todos con alegría te cantamos, oh Señor. Esta guabina linda de mi tierra colombiana, niño Jesús divino, en el portal está, entre humildes pajas, en el portal está. Amerikanische Superstars haben nicht die geringste Scheu, den Namen Gott in den Mund zu nehmen. Oh, Im Gegenteil. Im Gegenteil, in Europa ist man da sehr vorsichtig. Ja. Von Lionel Richie über Michael Jackson bis zu Donna Summer, jeder widmet manchmal die Platte dem lieben Gott. Sie haben überhaupt keine Scheu, darüber zu reden. Würdest du eine Interpretation deines Glaubens geben können, der angemessen ist, den 80er Jahren? Und du hast gerade ganz eindeutig gesagt, dass du dich zum Glauben hin entwickelt hast, ja, durch ein Erlebnis. Durch eine kreative Musikarbeit. Also wieder naiv, eigentlich aus dem Bauch. Ja, aus dem Intuitiv. Und wieder über die Musik. Ja, wieder über die Musik. Hast du Scheu, das Wort Gott in den Mund zu nehmen? Überhaupt nicht. Ich meine, ich kann sowieso über Gott nichts sagen. Das kann nur ein Pfarrer sagen. Wenn ich jetzt im Konzert bin und ich singe ein Vater Unser oder ich singe ein Kyrie oder Gloria Credo, ich glaube schon, dass ich glaubwürdig bin, ohne dass ich jetzt versuche, eine Religion jetzt zu propagieren. Ich propagiere nicht. Ich bin ein Stück Lateinamerika. Und meine Arbeit in Bezug auf die Weihnachtslieder und diese Messe, die ich komponiert habe, ist ein Bekenntnis zu Lateinamerika, die ja sowieso nur vom Glauben existieren kann. Die haben ja sonst nicht mehr als diese Glauben. Und aus diesen drei Komponenten, Musik, Molina, die Messe und Lateinamerika, aus diesem Triangel hat sich bei mir etwas geändert, die schon mit Gott zu tun hat, mit Glauben, mit Hoffnung und auch mit meinen Wurzeln. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine en la mano. Siendo animal, se retrató en el dinero. La águila siendo animal, se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque se comió un durazno, porque se comió un durazno, porque se comió un durazno de corazón colorado. Cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo como cualquier. Du bist in den letzten Jahren dadurch wieder aufgefallen, dass du zu Weihnachten in den Kirchen gesungen hast. Ja. Das war ein großer Erfolg. Leute warten darauf. Du hast es auch im Jahre 1986 wieder getan. Wirst du es 1987 auch tun? Ich möchte diese Weihnachtstournee, das sind 25 Konzerte im Jahr, das ist mein Geschenk an Lateinamerika. Das heißt, ich möchte nicht hin und wieder für Wohltätigkeitszwecken singen, sondern ich möchte einmal im Jahr ganz konkret und ganz kompakt eine Arbeit leisten, wo ich Musik aus Lateinamerika in Deutschland auswerte, aber dafür eine Leistung bringe. Das heißt, nach dem Abschluss dieser Tournee werden wir einen Teil der Erlös an ein Waisenhaus spenden. Und meine Aufgabe ist, in Bezug auf diese Tournee Kinder aus Lateinamerika einzuladen, mit uns auf Tournee zu gehen. Das heißt, es sind Kinder aus den weißen Häusern, die nie die Möglichkeit haben, so eine Reise zu machen. Und ich lade sie ein nach Deutschland. Sie machen mit mir die 25 Konzerte, verbringen Weihnachten in Deutschland und ich bringe sie zurück. Und ein Teil der Erlös, das wissen alle, das wissen die Kinder, das wissen die Musiker, geht an ein Waisenhaus. Und solange ich die Kraft habe und auch die Gesundheit habe und das Publikum dieses Konzert auch erleben wollen, werde ich jedes Jahr diese Tournee machen für lateinamerikanische Kinder. Weihnachten, dieses Fest, ist ja verloren gegangen, eigentlich als Idee. Es ist fast nur noch ein kommerzielles Spektakel. Eben. Zumindest in Europa. Na, überall, überall. Ja, was hast du für eine Erfahrung, wenn du in der Kirche singst? Du hast ja die Erfahrung schon aus den vergangenen Jahren. Kommen da nur Menschen in die Kirche, die normalerweise kommen, Weihnachten in eine Kirche gehen, sondern kommt ein ganz anderes Publikum? Es kommt ein Publikum, die auch diese weihnachtliche Atmosphäre in ihrem Zivilisationsumgebung vermisst haben. Und plötzlich kommen sie zu uns, um wieder Weihnachten zu entdecken. Auf dieser Tournee erleben wir ein Publikum, die hundertprozentig für lateinamerikanische Musik interessiert ist. Da gibt es keine Zweifel. Du hast mexikanische Musiker dir geholt. Ich habe 6 Musiker aus Mexiko, die die ganze südamerikanische Musik beherrschen. Mhm. Ist auch ein Marimba-Spieler dabei? Ich habe in diesem Jahr keinen Marimba-Spieler, weil dieses Instrument ist sehr schwierig für unsere Musik einzubauen und auch sehr schwer zu transportieren. Das sind fast 4 Meter lange Instrument. Aber ich werde später mir sowas überlegen. Ich hatte schon ein Marimba mitgehabt, sogar ein Freund meines Vaters. 83 spielte mit uns, aber für unsere Musik, weil wir haben sehr viel südamerikanische Musik, wäre die Marimba höchstens für 2-3 Lieder einzusetzen. Und dafür ist es auch zu kostspielig, 3 Musiker mit einem Marimba rüberfliegen zu lassen. Die Frage zielte natürlich auf deinen Vater, der ein Marimba-Spieler war. Ja. Es wäre natürlich schön, wenn sich das wieder der Kreis schließen würde und jemand da sitzen würde, sozusagen an seiner Stelle. Also für mich ist die Marimba bestimmt ein Erlebnis und ich bin überzeugt, dass so ein Instrument auch in unserer Musik einzubauen wäre. Aber dadurch, dass wir auf Sparflamme arbeiten und dadurch, dass wir auch ein so hohes Erlös wie möglich für ein Waisenhaus geben möchten, versuchen wir zu vermeiden unnötige Kosten. María. 20 Jahre Showgeschäft in Deutschland. Ganz klar, wohin deine Tendenz geht. Trotzdem gibt es ja auch noch die Showbusiness. Oliva Molina, die Musical gespielt hat, die Evita Perón in dem gleichnamigen Musical Evita. Und du hast auch in Jesus Christ Superstar Magdalena, glaube ich, gespielt. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Ja. Wird es weitere Musicals geben mit dir? Ich glaube schon, dass ich Evita weiterspielen werde. Ich werde wahrscheinlich auf Tournee gehen mit Evita, auch wenn Evita eine sehr schwere Rolle ist, stimmlich. Für eine Tournee ist das schon sehr anstrengend, wenn man so 30, 40 Vorstellungen hat. Aber ich werde mit einer Doppelbesetzung auf Tournee gehen mit Evita, 1988. Evita ist ja auch eine politische Figur. Ja. Ist es anders als bei Brecht? Kannst du dich in das Leben von Evita besser reinfinden? Nein, für mich ist die Relation musikalisch in Evita hat sehr viel Parallel zu Brecht, weil ich glaube sogar, dass der Komponist absichtlich in der Musik von Evita sehr vieles übernommen hat von Kurt Weill. Also das ist erwiesen. Aber die Figur von Evita reizt mich, weil zum ersten Mal spiele ich eine Lateinamerikanerin. Ich kenne die lateinamerikanische Frau, ich kenne die mexikanische oder südamerikanische Frau im ehrgeizigen Zustand. Ich kenne Gesichtszüge und ich weiß schon, was sie denken. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, so eine Figur zu spielen, wo man hart sein kann. Und Evita war für mich eigentlich eine Wunschrolle gewesen. Mhm. Ich gebe zu, ich hatte viel zu kämpfen. Ich habe manche Sachen transponieren müssen, weil ich nicht Sopranstimme habe. Das heißt, Evita ist sehr hoch komponiert, bis zum F. Und da habe ich ein bisschen gemogelt. Aber ich bin der Meinung, dass Evita nicht von den Tönen lebt, sondern lebt auch von der Figur, von der Persönlichkeit, von der Interpretation der Lieder. Und da bin ich sehr tolerant und meine ich verzichte auf ein F, singe ich ein Terz tiefer, aber die Rolle hat Kraft. To live in America, okay, by me in America. everything's free in America. All right by me in America. I like the shores of America. Comfort is yours in America. Everything's free in America. For a small fee in America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Everyone there will get big ship. Everyone there will have hope here. Immigrant close to America, many hellos in America, nobody knows in America, Puerto Rico is in America. Manchmal lebt ein Architekt, mischt es abends ein zum Sekt, wenn der Sekt auch was bezweckt, ich find's apart. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Weise. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Art. Einem alten, eitlen Geck lief ich neulich beinahe weg. Doch der Scheck lag im Gedeck, drum wurde ich sah. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Weise. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Art. Neulich rief ein Attaché, er erschießt sich, wenn ich geh. Drum hab ich ihm Not, ihm vom sicheren Tod bewahrt. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Weise. Aber treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Art. Verbringst, den du niemals kannst bezwingen. Glücklich, wenn du satt bist, leiden unter Not, suchst du nach Juwelen, tief im Straßenkot, neidest deinem Bruder das schwer verdiente Brot. Bis euch dann erlöst der Tag. Leben ist ein Kampf, den du stets unterliegst. Leben ist nur das, glaub mir, wärst du weiß Gott was. Du kriegst Es scheint mir durch dein Leben wie ein roter Faden zu gehen, dass du auf Spurensuche bist. Dass deine Wurzeln, deine musikalischen, möglicherweise auch deine menschlichen, doch in der lateinamerikanischen Musik sind, ohne Zweifel. Aber gehen wir mal auf die Wurzeln der amerikanischen Musik zurück. Da ist der Blues. In der Kirche nennt man die, die den Blues singt, die Sister. Und das Baby ist die Dame, die den Blues auf der weltlichen Showbusiness-Bühne singt. Aha. Wer bist du, die Sister oder das Baby im Showbusiness? Keine von beiden. Ich glaube, ich bin nicht einzuordnen. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich bin nicht die eine und auch nicht die andere. Ich bin ich. Und ich versuche, Spuren zu hinterlassen. Und deswegen, ich weiß nicht, bin ich Sister, bin ich Baby? Ich bin keines von beiden. Wenn wir die Welt in zwei Teile teilen, in zwei Hälften, dann sitzen wir auf der einen Seite der Weltkugel. Glaubst du, dass du auf der anderen Seite der Weltkugel in Südamerika enden wirst? Ja, bin sicher. Willkommen, meine Damen und Herren. Was Sie jetzt brauchen, ist ein bisschen Fantasie. Ein Hocker, ein Notenständer, ein Mikrofon. Das sind meine Requisiten in einem Tonstudio. Könnte man vielleicht das Licht ein bisschen dunkler machen. Danke. Das ist die Atmosphäre, die ich bei meinen Schallplattenaufnahmen brauche. Die Menschen und man wird einander fremd. Wir sind eben Reisende. Dieses Flüchtige berühren, diese Hoffnung aus dem Koffer, dieses Finden im Verlieren kostet einen so viel Kraft. Meine Traurigkeit ist mein Zuhause, ist das Meer, das meine Boote trägt. Meine Traurigkeit ist mein Zuhause, die mir die Stunden schlägt. Schon der Schatten eines Glücks löscht die bitterste Erinnerung. Die Erfahrung zählt dann nichts. Diesmal meint man, wird es gut. Doch die Traurigkeit bleibt dein Zuhause, bleibt das Meer, das deine Boote trägt. Doch die Traurigkeit bleibt dein Zuhause, bleibt die Uhr, die dir die Stunden schlägt. wachsen die Regenbögen. Wenn's schneit, dann wachsen die Sterne. Bei Sonne, da wachsen die Schmetterlinge. Und immer, immer hab ich dich gern. Du bist mein einziges Wort. Du heißt alles. Das Lachen, das Schreien, das Fortgehen, das Bleiben, die Stunde, Minute, der Augenblick, das Haus und die Stadt, der Wind und das Blatt, das Atmen, das Sterben und die Musik. Du bist mein einziges Wort. Es gibt ein Lied von einem mexikanischen Sänger, Jorge Negrete, ein wunderschönes Lied. Das hat er gesungen, bevor er starb, und hat gesagt, das heißt Mexiko lindo y querido. Und wenn ich sterbe weit von dir, sollte man mich in deine Erde begraben. Und er starb tatsächlich im Ausland. Da hat man ihn transportiert und wurde dann in Mexiko begraben. Ich glaube, er ist in den USA gestorben. Aber das war eines seiner erfolgreichsten Lieder. Mexiko, schön und geliebte Mexiko. Wenn ich eines Tages weit weg von dir sterben sollte, möchte ich, dass man mich in deine Erde begräbt. Mexico lindo y querido, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de aquí. Das heißt, Mexiko, schön und geliebte, wenn ich weit von dir sterbe, man soll sagen, ich schlafe nur. Make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her now. The minute you let her into your skin, you'll begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Don't be afraid. Oh, you were made out, baby. Go out and get her now, now, now, now, now. The minute you let her into your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Don't be afraid. Are you a maid, baby? Go out and get her now, now, now. The minute you let her into your skin, you'll begin. Showbiz und Entertainment. Unser Gast heute Nacht war Olivia Molina im Gespräch mit Katrin Briegel. Technik Gerd Puhlmann und Inge Görgner. Eine Produktion für RIAS Berlin von Sigi Schmidt-Jos. Adonde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va. Si en el viento sea ya la extraviada, oh cielo santo, y sin poder volar. Junto a mi lecho le pondré también yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder volar. ¿A dónde irá? Veloz y fatiga. Aquí se va, o si en el viento sea y ahora extraviada, oh cielo santo, y sin poder volar. Was für ein Applaus! Und damit endet die Musikgesprächssendung über und mit Olivia Molina, moderiert von Katrin Briegel, in der Reihe Show Business and Entertainment des RIAS und gesendet am 27. Januar 1987. Nächsten Samstag geht es um Deutsche, die in die USA ausgewandert sind, aber keine gewöhnlichen. So gibt es auch einen Besuch im German Club in Louisville in Kentucky, der bereits 1878 gegründet wurde. Für heute war es das bei Aus den Archiven. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.